verdeckt, Pumuckl versteckt und niemand was merkt. Oh, das einzig ja und was sich eigentlich tut. Wenn der Spruch »Scherben bringen Glück« nur ein wenig wahr wäre, dann wäre der gute Meister Eder aus dem Glück überhaupt nicht mehr herausgekommen. Scherben gab's bei ihm diesmal eine ganze Menge, Weihnachtsscherben sozusagen. Aber ich will nicht zu viel vorher verraten. Es ging damit an, dass jemand den Meister Eder gefragt hat, ob er nicht einen alten Anzug zu verschenken hätte. Und der gute Meister Eder hat versprochen, im Kasten auf dem Speicher nachzuschauen. Als der Pumuckl Kasten und Speicher hörte, war er gleich begeistert, denn Speicherkram ist für einen Kobold eine feine Sache. Der Pumuckl würde sich gerne öfters dort oben herumtreiben, aber der Meister Eder ist ein ordentlicher Mann und er hat alles so in Schachteln verstaut und zugebunden, dass sich der kleine Kobold schwer tut, an etwas heranzukommen. Als der Meister Eder den Schrank öffnete, war es für den Pumuckl, als täte sich eine Schatzhöhle vor ihm auf. Viele Schachteln hast du da, kleine und große. Und da, oh, das ist ja sogar eine silberne. Oder wie heißt das? Nein, Pumuckl, die ist nicht silbern, sondern blechern. Ah, blechern. Und was ist da drin? Lauter alte Schlüssel. Ui. Und was ist in der Schachtel? Da hängt ja ein silberner Faden. Ein echt silberner Faden. Ja. Guck doch mal da. Ja, den kannst du haben. Weißt du, was das ist? Das ist ein Lametta-Faden, da. Lametta. Mhm. Oh, ist diese Lametta vielleicht eine Fee? Okay. Wie kommst du denn auf sowas? Nein, nicht. Erinnerst dich nicht? Solche Fäden sind letztes Jahr an unserem Christbaum hängt. Ach, ein Christbaumfaden. So ist es. Dann darf ich mir den ja gar nicht um den Hals hängen. Meinst du? Ja, weil ich dich sonst mit einem Christbaum verwechsel. Na, häng dann nur rum. Da ist ja der Anzug. Ja, hoffentlich sind keine Motten. Du, sag mal, sind in dieser Schachtel noch viele solche Motten drin? Nein, ich meine Fäden ja, drin. Kann schon sein, ja. Ja. Und was ist noch in der Schachtel? Ja, nix für dich. Du, ich muss jetzt wieder runter. Lass mich bitte da hineinschauen. Nur ganz nein, schnell einmal. Nein, zu guter Letzt zerbrichst du was und das kann ich jetzt nicht brauchen. Also wenn ich jetzt ganz vorsichtig hinschaue und überhaupt nicht schnaufe und meine Hände ganz auf den Rücken verstecke und wenn ich dann ganz leise auf einer Zehenspitze stehe. Sag einmal, musst du denn überall deine Nasen drin nein, haben? Nein, ich verspreche dir, dass ich meine Nase draußen lasse. Schau, ich halte meine Hand vor meine Nase, die... Ach so, dann kann ich sie ja nicht auf den Rücken legen. Nein, warte, ich drehe meine Nase auf den Rücken. Das kann ich ja auch nicht. Also ich drehe meine Nase nach der anderen Seite und meine Hände auf den Rücken. Ja, und dann kannst du nichts mehr sehen. Doch. Ich kann ja schielen. Ja, schielen kann also, ich. Also gut von mir aus. Ja. Aber eigentlich macht man die Schachtel vor Weihnachten nicht auf. Da sind nämlich Christbaumkugeln drin. Aha. Aber damit du Ruhe gibst, bitteschön. Ja. Oh, wie schön! Silberne und rote und grüne und echt goldene und so rund und glänzig, glitzerig rund. Hast du das jetzt gesehen? Nein, ich habe sie noch nicht gesehen. Trotzdem, Schluss jetzt. Ein! Was eine? Kann ich eine einzige Kugel haben? Erst an Weihnachten. Und das dauert ja nimmer lang. Nein, ich meine ja eine Vorweihnachtskugel. Weißt du, ich habe ja auch schon einen Vorweihnachtslametta-Faden. Mhm. Und wenn ich da eine Kugel dazu hätte, also weißt du, nur so zum Anschauen. Mhm. Und zum Runterwerfen. Die Kugeln gehen so schnell kaputt. Letztes Weihnachten sind zwei kaputt gegangen. Und jedes Mal passiert was. Also ich gebe dir mein Klabauter-Kobolds-Ehrenwort, dass ich sie nur anschaue. Du kannst sie ja ganz hoch an die Decke hängen, wo ich nicht hinkomme. Mhm. Also bitte. Ja, gut, also ich überlege mir's. Wenn du jetzt die Schachtel zumachst und alles absperrst und runtergehst und dann überlegst du, dass ich doch eine Kugel zum Vorweihnachtsfreuen bekomme, dann musst du ja wieder raufsteigen und alles aufsperren und die Schachtel aufmachen. Du, das ist ja so viel Arbeit, so viel Arbeit. Aber wenn du jetzt gleich die Schachtel aufmachst... Also gut, von mir aus. Aber eines sag ich dir. Ja, was sagst du mir? Ich kaufe keine neuen Kugeln. Ja. Um jede Kugel, die du jetzt kaputt machst, hängt eine weniger am Baum. Andächtig schaute der Pumuckl zu, wie der Meister Eder eine schöne rote Kugel aus der Schachtel nahm und dazu auch noch Lametta und sie vorsichtig in der Hand hielt, während er den Schrank wieder absperrte. Die Treppe hinunter in die Werkstatt wagte der kleine Kobold überhaupt kein lautes Wort. Der Meister Eder merkte das und musste lächeln, und es fiel ihm ein, wie er als Bub glücklich gewesen war, wenn er vor Weihnachten schon den Duft von Tannenzweigen gerochen hatte. Nun, für einen Adventskranz war in der Werkstatt zwar kein Platz, aber ein Tannenzweig ließe sich schon irgendwo über Pumuckls Bettchen anbringen, den er mit der Kugel und den Lametta-Fäden schmücken könnte. Und so geschah es auch. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Seligkeit das für den kleinen Kobold war? Ich lege mich jetzt den ganzen Tag in mein Bett und schaue die Kugel an. Und wenn ich die Augen zumache, dann mache ich sie ganz schnell wieder auf. Mhm. So, klipp, klapp, klipp, klapp. Weißt du, so. Und dann ist immer und immer die Kugel da. Ja, und hoch genug hängt sie auch, sodass du sie nicht erreichen kannst. Ich sehe mich in der Kugel. Mhm. Da habe ich einen ganz dicken Bauch. Und wenn ich den Kopf hochstrecke, was ist denn das für ein dicker Kopf und für ein dünner Bauch? Mhm. Und ist das komisch? Ich bin ein Kugelpumuckl. Je nachdem, wie ich mich drehe, wird immer etwas von mir ganz anders. Also das eine wird dünn und dick und das andere wird dick und dünn und... Schau nur, wie ich jetzt wieder aussehe. Geh, Pumuckl, blas nicht so. Du bläst ja alle Lametta-Faden durcheinander. Ja, aber durcheinander geblasene Lametta-Faden sind aber sehr schön. Ja, die müssen doch senkrecht runterhängen. Wie ein silberner Regen. Nein, ich will keinen Regen. Ich will ein Wedel-Glitzer-Glimmer durcheinander. Ja. Ui, guck doch, wie das glitzert, wenn ich blase. Ganz verwurstelt sieht es jetzt aus. Nein, schön ordentlich müssen die runterhängen. Schau, so. Die Kugel! Oh. Wie ist denn das jetzt zugegangen? Das warst du. Jawohl, du mit deinem dummen Regenfaden. Du bist an die Kugel hingekommen und. Ja. Jetzt und nur weil du keine gewedelten Silberfäden. Also diese Kugeldrähte halten schon gar nichts aus. Haben es nicht gesagt, dass das Zeug immer gleich hin wird? Und jetzt sind es lauter Scherben. Ja. Und der Pumuckl kann nicht mehr dicken Kopf oder dicken Bauch oder dicke Nase spielen. Und dann kann er nicht drunter schlafen unter den Kugeln. Und dann kann er nicht drunter Augen aufmachen und zumachen und aufmachen und die Kugel sehen. Ja. Und nur Scherben sehen kann jetzt ich. Jetzt hör auf mit der Jammerei. Da geht doch die Welt nicht unter damit. Aber der Pumuckl geht unter. Unter die Decke gehe ich. Und ich schaue nie mehr raus. Bis Weihnachten nicht mehr. Und an Weihnachten ist dann eine Kugel weniger am Baum. Geht, das lässt sich doch reparieren. Okay, kannst du vielleicht die vielen, vielen Scherben wieder zusammenkleben? Nein, eine andere Kugel kann ich runterholen, so ist sie auch wieder nicht. Ne? Und du willst... Ja, von mir aus. Ja, von hol mal halt eine andere runter. Ja, hol mir eine andere. Aber, Aber ja. Unter einer Bedingung. Ja. Du bläst nicht wieder alles durcheinander. Nein, ich blase nicht. Ich schnarche ja nicht einmal, wenn ich schlafe. Ich weißt du, also ich halte mir die Nase zu und den Mund zu. Ist schon gut. Also, holen wir halt eine neue. Ne? Holen wir eine neue. So gingen der Meister Eder und sein Pumuckl noch einmal in den Speicher. Wieder wurde der Schrank geöffnet und der Herr Eder holte wieder eine rote Kugel aus der Schachtel. Der Schrank wurde verschlossen und dann gingen sie die Treppe hinunter. Pumuckl! Pumuckl! Pumuckl! Psst, psst! Was ist denn? Geh nicht so laut! Warum? Weil die Kugel ist so dünn und wenn du so laut gehst... Das tut dir doch nichts. So zerbrechlich ist eine Kugel auch wieder nicht. Oder hast du sie auch ganz fest in der Hand? Ja, natürlich. Und die Drähtchen? Die biege ich dann ein bisschen auseinander. Ja. Dann hält der Stöpsel da oben drauf auch besser. Ah, oh, bitte nichts an der Kugel biegen. Nicht an der Kugel, sondern da oben. Schau da. Ich will noch ein bisschen näher schauen. Lass mich doch schauen. Ich sehe es ja nicht. Gleich dann in der Werkstatt. Da darfst du dann näher anschauen. Darf ich dann auch ein bisschen, also ein ganz kleines bisschen streicheln? Nein, lieber nicht. Oh, ich möchte doch so gerne die Kugel in der Hand haben. Nein, das kommt nicht in Frage. Sonst haben wir gleich die nächsten Scherben. Die Kugel! Ah! Die Kugel! Die Schirm beim Hollerstaben, ja, darf denn das sein? Die Stiegenkinder soll doch der Kuckuck holen. Da bleibt man auch so leicht mit dem Ärmel hängen. Du hast sie auch nicht richtig festgehalten. Ich hätte die Kugel viel fester gehalten als du. Ja, weil mit beiden Händen hätte ich sie gehalten. Wenn ich doch sag, dass ich... Eine Hand. Wenn ich dir sag, dass ich hängen geblieben bin. Aber bei zwei Händen sind es zwei Ärmel. Und da kann man ruhig mal mit einem Ärmel hängen bleiben, weil man ja dann noch einen zweiten Ärmel hat, der nicht hängen bleibt. Aber du... Jetzt red nicht so einen Unsinn. Ich rede keinen Unsinn. Du wirfst immer alle Kugeln kaputt und nicht der Pumuckl. Ja, das habe ich ja auch nicht behauptet, dass du das warst. Aber du mit deiner Rederei dauernd, da schaut man auf die Drähterl und auf alles Mögliche und Ich rede nie mehr. Und ich kriege nie mehr eine Vorweihnachtsfreude über mein Bett. Und ich freue mich überhaupt nie mehr. Ich bin ja doch immer an allem schuld. Ach, wo, das habe ich doch bloß so gesagt. Ja. Ich bin schon selber schuld, das weiß ich. Ja, und was machen wir jetzt? Ja, zusammenkehren, nicht? Und sonst gar nichts. Nein, sonst gar nicht. Ich mach nicht mehr. Ja, glaubst du denn, ich renn da an Trepp auf und Trepp ab. Immer noch eine Kugel und noch eine. Die nächste wirfst dann du runter. Nein. Ich habe auch noch was anderes zu tun. Der Tannenzweig ist auch so mit Silberfäden ganz nett. Ich blase alle durcheinander. Ja, von mir aus. Ich blase so lange, bis ich ganz scheußlich bin. Ja, dann blas. Ich will aber gar nicht blasen. Ich will eine Kugel haben. Ich will Herzhüpfen haben, wenn ich sie anschaue. Und Herzklopfen heißt's. Nein. Mein Herz ist gehüpft. Jawohl. Und das war so schön. Ja, eigentlich kannst ja du nichts dafür. Überhaupt nichts kann der arme, kleine, liebe, brave Pumuckl dafür. Also gut, sollst deine Kugel haben. Aber diesmal hole ich gleich die ganze Schachtel runter. Dann hört sich wenigstens die Rennerei auf. Also hast du gerade gesagt, die ganze Schachtel? Ja, die ganze Schachtel. Ah, dann gehe ich diesmal nicht mehr mit in den Speicher. Dann kann ich auch nichts reden. Ja. Und du trägst sie ganz allein herunter und du gehst ganz weit weg von dem Stiegengeländer. Ja. Am besten, du ziehst alle Ärmel aus, die du hast. Und ich setze mich inzwischen still in mein Bett und mache vielleicht ein Christbaumkugelgedicht. Ja, das tust du, ja. Der Meister Eder holte Handbesen und Kehrschaufel und kehrte die Scherben zusammen. Dann ging er zum dritten Mal in den Speicher. Der Pumuckl setzte sich tatsächlich inzwischen in sein Bettchen und wartete geduldig, bis der Meister Eder wiederkam. So, Dalla. Ui, die ganze Schachtel. Und du hast alle heruntergetragen und keine einzige ist... Ja, das wäre ja noch schöner, wenn ich die alle hätte fallen lassen. Ja, so dumm bin ich auch wieder nicht. Ja. Und jetzt hängen wir die Kugel noch auf und dann ist er Ruhe, gell? Ui, das ist einfach eine schöne rote Kugel. Nein, diesmal eine silberne. Rot ist aber viel schöner. Sie silbern sind ja doch schon die Fäden. Okay, wir sehen, wenn alles silbern ist, dann glitzert's noch viel mehr. Ja, aber... aber es glitzert dann nicht rot. Schau, Pumuckl, es sind schon 2 rote Kugeln kaputt. Ja. 4 waren's plus. Dann bleiben Wenn noch jetzt 6 wirklich übrig. Noch einmal eine kaputt dann ginge. Bleiben noch 7 übrig. Nein, dann hätten wir an Weihnachten nur noch eine. So. Eine einzige rote Kugel am Baum. Ja, das wäre doch nicht schön. Silberne Kugeln dagegen habe ich noch viel mehr. Ja, ich mache sie aber gar nicht kaputt. Du hast doch immer alles kaputt gemacht. Ist doch egal, wer es kaputt macht. Jetzt kommt eine silberne hin. Eine silberne oder gar keine? Eine rote! Also gut. Eine silberne. So, ja. Die ist doch schön, da. Ja. Die dann nehmen wir jetzt. Die glänzt noch silbriger. Gut, also die. Ja, was hast denn? Nichts. Nur, ich hab nur Angst. Das Drehtal da ist doch fest drin. Die können wir jetzt ruhig aufhängen. Herrschaftszeiten, erschreckt mich doch nicht immer so. Ich hab ja nur gedacht, dass deine große Hand die kleine Kugel erdrückt. Keine Spur. Willst du mehr in der Mitte von dem Zweig oder weiter vorn? Also ich will es mehr, also wenn... Ja, ich will es direkt über meinem Bett. Also in der Mitte. Und dann stellen wir noch die Spieluhr an, die mir mein Großvater einmal zu Weihnachten geschenkt hat. Oh, wie schön. Jetzt hätte ich die Kugel fast fallen lassen, so hast du mich erschreckt. So, jetzt hängt's. Ja, jetzt hängt sie da. Und glitzert. Ja, hab ich's nicht gesagt, dass es in Silber auch schön ist. Ja, sehr schön. Okay. Ja, aber jetzt arbeite ich weiter und du kannst spiegeln, solange du willst. Ja, du, vorhin war der Pumuckl rot gespiegelt und jetzt ist er nur noch... Hör auf jetzt! Aber rot war viel schöner. Trotzdem legte sich der Pumuckl in sein Bettchen unter die Kugel und guckte sie versonnen an. Der Meister Eder stellte die Schachtel mit den restlichen Kugeln auf ein Regal und fing wieder zu arbeiten an. Fast eine Stunde lang herrschte Friede in der Werkstatt. Bist du müde? Nein, aber die Kugel ist langweilig. Ja, du musst sie auch nicht ununterbrochen anschauen. Das wäre mir auch langweilig. Aber die rote Kugel, die war nicht so langweilig. Keine Kugel kann man ununterbrochen anschauen. Das hat überhaupt nichts mit der Farbe zu tun. Doch. Nein. Doch, lass mich doch bitte noch einmal die rote Kugel anschauen. Das geht jetzt nicht mehr. Ich habe schon den Deckel auf die Schachtel und die Schachtel da aufs Regal gestellt. Ja, aber den Deckel, den kann man doch wieder runter machen. Nein, das kann man nicht. Doch. Nein. Darf ich mal probieren? Birnbaum, Hollerstauden ist jetzt keine Ruhe. Der Pumuckl will ja doch bloß schauen. Du musst die Kugel gar nicht aus der Schachtel herausnehmen. Und wenn man sie nicht aus der Schachtel nimmt, dann kann sie ja auch nicht runterfallen. Nicht mal dir Pumuckl, kann sie runterfallen. Pumuckl, ich hab dir gesagt, dass jetzt Ruhe sein soll. Bitte nur ein ganz, ganz kleines bisschen den Deckel hochheben. Pumuckl, wenn du noch einen Ton sagst, dann trage ich die Kugeln wieder auf den Speicher. Nein. Wenn du sie auf den Speicher trägst, dann lässt du sie bestimmt fallen. Lass die Schachtel lieber da. Ja, und kaum bin ich aus der Werkstatt draußen, dann machst du doch den Deckel auf. Nein. Ich sperr's lieber weg. Und zwar gleich und hier. Ja, bitte, dann sperre sie doch weg. Ja, das tue ich auch. Na, tu's doch. Oh. Ja, sowas. Kaputt. Alle. Ja, darf denn das sein? Ja, bin ich denn nicht noch dümmer? Hat man sowas schon einmal gesehen? Stolpere ich doch da über das Brett. Ja, jetzt... Jetzt haben wir nur noch eine einzige Kugel, nur noch eine silberne. Hm. Ein Baum mit nur einer Kugel ist... Ein Baum mit nur einer Kugel, das ist überhaupt kein Christbaum. Oder... Oder ist ein Christbaum mit nur einer silbernen Kugel vielleicht schön? Nein, Pumuckl, das ist zu wenig. Ja, dann werden an Weihnachten alle Menschen einen glitzerigen Christbaum haben. Nur wir nicht. Und alle Menschen werden sich freuen. Nur wir nicht. Und wir pappen die Scherben drauf, die glitzern auch so. Meinst du nicht? Ja, doch. Die glitzern auch so. Und sogar zweifarbig. Innen silbern, außen rot oder grün. Ja, und manche sind auf beiden Seiten silbrig. Mhm. Das ist komisch. Ja, und Scherben sind es jetzt ja noch viel mehr, als es vorher Kugeln waren. Ja. Mit den Scherben wird der Baum von oben bis unten bunt werden, wenn wir es drauf poppen. Viel bunter als mit den Kugeln da. Ja, ja, ja, du, das ist wahr. Es ist zwar alles nicht mehr so rund, aber dafür ist es bunt und es reimt sich sogar. Die Pumuckl, so gefällst mir schon besser. Ja, bist du gar nicht traurig? Pumuckl, wenn die Kugeln wieder ganz werden täten, dadurch, dass ich recht jammere, dann ja. Täte ich jammern. Aber wenn das Jammern überhaupt nichts nützt, gibt's immer nur eins. Schauen, dass man das Beste aus dem macht, was einem bleibt. Ja, ja, ja. Wer wird denn wegen Scherben gleich sterben? Ja. Das reibt sich nochmal. Aber weißt du, so ganz lustig bin ich eigentlich trotzdem nicht. Aber du wirst noch lustig werden. Jetzt warte mal Weihnachten ab. Ja, schon, aber davon werden ja die Kugeln auch nicht wieder ganz rund. Wer weiß, Pumuckl. Mit Weihnachten hat es so eine ganz eigene Bewandtnis. Da wird manches wieder ganz, was zuerst gar nicht so ausgesehen hat. An Weihnachten haben dann an Meister Eders Christbaum natürlich keine Scherben geklebt, sondern es hingen lauter neue, bunte, glitzernde Kugeln daran. Und der Pumuckl hat sich darin mal grün, mal rot, mal blau, mal silbern spiegeln können. Und jeder kann sich vorstellen, wie vergnügt und glücklich der kleine Kobold dabei war. Ui, ui, wie schön! Oh, rot und grün und gelb und braun, schöner Weihnachtsbäumchentraum, blau und silber, grün und gold für den Pumuckl-Kobold.